Laborlabor. Benno geht oft auf den Spielplatz. Dort spielt er gern mit anderen Kindern. Hör zu und schau dir die Bilder an. Hey, wie heißt du? Nelly, ich heiße Nelly. Conny! Das ist meine Mutter. Ich muss los. Conny? Du heißt doch Nelly. Ich heiße Cornelia, also Conny und Nelly. Ah!